treacherous place. A savage place. Thank you.

Elektronisches Radio. The one. The only. The classic. Elektronisches Radio. Elektronisches Radio. strong and say, like virgin to vampire, gentle home please, you know it was my heart, broken and Thank you. Hey. picture on your arm, fragments of an era. Words won't do no harm, tattoo. The flowers of a love, expressionless alarm, that will be your stigma, tattoo. A segment of your past, but will your view still last? Of a skin deep cast, tattoo. And now it's lonely, picture never fading, painted in your skin, tattoo. Save your smile, save your poses, just for a while.

liebst mich, ich küsse dich, das wüsste ich. Küsse sind Liebe, sie wecken die Triebe. Was wär, wenn's so bliebe? Wo blieb dann die Liebe? Lieb mich! Küss mich! Lieber Liebe, die bliebe, als wenn von der Liebe vertrieben durch Triebe rein gar nichts mehr bliebe. Wo blieb dann die Liebe? Wo blieb dann die Liebe? Wo blieb dann die Liebe? Wo blieb dann die Liebe? Triebe sind Diebe, sie stehlen die Liebe. Zurück bleibt der Eifer, der sucht dann mit Geifer die fehlende Liebe und ersetzt sie durch Hiebe. Nix Liebe, dann Hiebe. Nix Liebe, dann Hiebe. Nix Liebe, dann Hiebe. Nix Liebe, dann Hiebe. Darum lieb mich und küss mich. Wüsst ich, du liebst mich, dich küsst ich, das wüsst ich. Dich küsst ich, das wüsst ich. Wüsst ich, du liebst mich, wüsst ich, du liebst mich. Dich küsst ich, das wüsst ich. Dich küsst ich, das wüsst ich. Wüsst ich, du liebst mich. We'll be right back. Ich liebe dich, mein Räuber.